Komm und dich töten. Meine Freunde werden kommen und dich töten. We'll be right back. was. Was soll denn das jetzt? Ich habe erfahren, dass dein Vater krank ist. Es geht ihm sehr schlecht. Es kann sein, dass es nicht mehr lange schafft. Wieso weißt du was über meinen Vater? Woher weißt du, dass er krank ist? Ist doch egal.